Ah, liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Gabby und heute geht es um Empty Force und um Dimmark-Punkte zur Selbstverteidigung. Warum das Ganze? Weil immer mehr Kampfkünste das Ganze anbieten und sagen, sie können einem das lernen. In der Beschreibung findet ihr ein paar Links, ihr findet sicher noch mehrere Videos auf YouTube, wo das Ganze dargestellt wird, zum Teil so, dass es funktioniert in Schulen mit den eigenen Schülern, zum Teil gibt es da auch einige Fails, wo die Leute, die Empty Force anwenden, ordentlich auf die Schnauze bekommen. Wir fangen aber mit Dimmark-Punkten an, damit ihr ein bisschen so den Hintergrund versteht, dort wird das wohl herkommen. Der Mythos von Dimmark-Punkten ist ganz einfach, man drückt auf einen speziellen Punkt und einige Tage bis zu 3 Tage später stirbt dann das Opfer. Das wäre natürlich super für Assassinen, du gehst bei einem vorbei, drückst den irgendwo auf den Rücken, bist weg und 3 Tage später stirbt er schwer zum Beweisen, dass du den getötet hast. So ähnlich ist, glaube ich, auch die Geschichte bei Zurück in der Zukunft, dass er 3 Tage später an einem Schuss stirbt. Wie kam der Mythos auf? Man kann es wohl kaum absichtlich so hinbekommen, aber natürlich kann es sein bei einer Schlägerei, dass irgendwelche inneren Organe verletzt sind und dann kann es schon sein, dass durch Blutungen so erst nach 1, 2 bis 3 Tagen der andere stirbt und wenn so etwas mal viral wird und das irgendjemand nutzt, und so wird es wohl gewesen sein, dann bekommt das dann gleich sehr viel Macht und ja, also es ist möglich, dass du irgendjemanden so verletzt, dass der erst Tage später stirbt, weil irgendwelche Organe verletzt sind, als absichtlich zu machen, wäre für Assassinen großartig. Was sind jetzt Dimmark-Punkte wirklich? Das ist jetzt mehr der Mythos gewesen, das ist schwierig Leuten zu lernen und vor allem wahrscheinlich nicht sehr legal. Im Endeffekt sind sie Druckpunkte, also Pressure Points. Was machen Pressure Points? Wir haben Muskeln und Sehnen bei den Ansätzen und Ursprüngen. Ist es so, dass gemessen wird vom Körper, wie schnell zieht sich ein Muskel auseinander und wie fest zieht sich ein Muskel auseinander. Und was der Muskel dann macht, wenn er sehr schnell auseinandergezogen wird, kann er sich am Anfang vielleicht noch zusammenziehen oder also kontrahieren. Oder er lässt ihn locker, gerade wenn er überdehnt wird, lässt der Muskel locker. Im Endeffekt kann man das Ganze für Massagen verwenden, also wenn man gewisse Punkte drückt, die meistens dann Knochen drunter haben, dass ich schön die Sehne drücken kann, dass ich schön die Rezeptoren ansprechen kann, dann sagt der Muskel, okay, er wird jetzt gerade ganz schnell, ganz fest auseinandergezogen oder zumindest ganz fest auseinandergezogen und muss locker lassen. Das heißt, wenn ich irgendwelche Disbalancen habe und ein Muskel ist sehr verkrampft, ich habe einen hohen Muskeltonus, zieht irgendwie an den Gelenken und ich drücke da so eine Minute, dann lasse den Muskel für die nächste Zeit wieder locker. Das gleiche schaffe ich auch durch Spritzen, wo einfach mit der Flüssigkeit gesagt wird, okay, der Muskel soll sich entspannen und das Ganze geht natürlich auch in die Chiropraktik hinein. Das ist so die Grundidee, je mehr die Muskeln verspannt sind, desto mehr tun diese Punkte weh. Also gerade im Steißbein und beim Hintern hat man 2 Punkte, Hintern ist ein großer Muskel und auch bei den Oberschenkeln, die sehr weh tun können. Also wenn man da reindrückt, hat man sehr schnellen Effekt. Und das wird jetzt wird einfach hier in der Kampfkunst verwendet. Wie realistisch ist das oder was ist realistisch? Ein Low Kick ist realistisch, der macht nämlich genau das. Ich trete auf den Oberschenkelmuskel. Es gibt auch den Ausdruck auf der Straße als Eisenbahner, wenn man mit dem Knie so seitlich gegen den Oberschenkel geht. Das ist ein riesen Muskel, Quadrizeps. Und der entspannt dann einfach und es kann einfach sein, dass man dann umfällt, meistens nicht beim ersten Kick, aber nach zwei, drei Kicks von Profis ist es dann schon sehr, sehr schnell möglich, dass dann die Leute umfallen. Also da funktioniert es auf jeden Fall und da wird es auch in allen Kampfkünsten oder allen Kampfsportarten, wo man wirklich versucht, den Gegner zu besiegen, eingesetzt. Also da ist es auf jeden Fall möglich. Wo es auch noch möglich ist, ist nicht so wirklich ein Dimmark-Punkt, ist die Halsschlagader. Wenn ich dort zum Beispiel mit dem Handrücken dagegen schlage, passiert folgendes, dass sehr viel Blut in den Kopf schießt. Das Gehirn sagt, okay, wir haben Überdruck an Blut hier, wir müssen sofort den Kreislauf runterfahren, dann fährt das ganze System runter, man ist kurz bewusstlos, macht meist nach ein paar Sekunden wieder auf und der Kreislauf regeneriert sich wieder. ist ein bisschen gefährlich, ja, weil es kann sein, dass es zum Unterdruck kommt, Leute sind teilweise nur einseitig versorgt, also um Kampfkunst zu machen, wo man das regelmäßig praktiziert und den anderen wirklich gegen den Hals schlägt, der dann umfällt, ist sehr fragwürdig, denn es kann im schlimmsten Fall zum Tode führen, wenn durch Unterdruck einfach die Versorgung nicht mehr aufmacht und man schießt sich ständig Blut in den Kopf, was auch nicht besonders gesund ist. Eher unrealistische Anwendung gibt es hier zuhauf. Mir wurde eine in Ninjutsu gezeigt, das ist Bizeps-Sehne, beziehungsweise hier unten reinzuschlagen. Das ist natürlich eine Sache, die sehr fragwürdig ist. Oft wird das Ganze trainiert, indem der Partner schlägt, der andere weiß, was kommt, geht einen Schritt zurück, haut mit dem Daumenknochen dann in diese Sehne rein, ist unangenehm. Jeder, der ein bisschen boxen kann und so, würde nie so zuschlagen. Du schaust, dass du in der richtigen Distanz bist, du schaust, wohin der Gegner gehen kann und dann schlägst du zu. In dem Moment, wo der also deine Bizepssehne erwischen könnte, erwischst du ihn am Kopf und wenn der zurückgeht, kannst du natürlich deine Arme anders bewegen. Also zum Anwenden sind solche Punkte wirklich sehr, sehr fragwürdig. Es gibt dann auch Dinge unter der Achsel, es gibt Sachen auf den hinteren Teilen der Beine, Punkte auf den hinteren Teilen, es gibt über hunderte Punkte, die teilweise in Kampfkünsten unterrichtet werden. Das ist natürlich schwierig, wenn man sich mehrere hundert Punkte merken muss und wo man nicht überall drücken könnte in einer Stresssituation. Wir reden hier wirklich von Selbstverteidigung. Also alles, wo sich der Partner wirklich wehrt, von mir ist auch zum Teil noch Kampfsport, ja, alles, wo sich der Partner wirklich wehrt und nicht hinstellt und du darfst da reinhauen, in einer ruhigen Situation tut das auch weh, wenn man da reinhaut. Die Frage ist natürlich nur, wie funktioniert das in einem Kampf? Und ganz ehrlich, unter Adrenalin gar nicht. Ist dir vollkommen egal, ob jemand da auf deine Sehne schlägt oder nicht. Es entspannt auch nicht großartig den Muskel, dass du dann nicht mehr kämpfen könntest. In einer Vorkampfstellung kann das sein. Das wäre so, wie bevor sich der andere noch richtig aufbaut. Tritt gegen Schienbein tut weh. Wenn du irgendwo an eine Sehne rankommst, okay. Aber sobald der anspannt und wirklich zu kämpfen beginnt, gerade schwer erreichbare Punkte bei den Armen, wo der andere schlägt, ist nicht realistisch. Müsst ihr einfach ausprobieren, Partner geht her und versucht wirklich zu treffen, ja, locker am Kopf und ihr versucht die Sehne zu erwischen. Selbst wenn ihr sie erwischt habt und er euch erwischt habt, dann habt ihr einen blauen Fleck verpasst und ihr euch das Kiefer gebrochen. Also sehr fragwürdig, wo man das anwenden kann. Wir haben das probiert mit Meistern dieser Zunft und wenn du wirklich anspannst, wenn du wirklich im Kampfmodus rangehst, hat das nie funktioniert, da irgendeinen Punkt zu drücken und uns da irgendwie niederzubringen. So, das Ganze wurde jetzt noch weiter fokussiert und zwar mit Empty Force oder Death Touch. Das heißt, ich verwende meine Qi-Energie, schieße die Qi-Energie auf den Gegner und der Gegner kippt dann einfach um. Das hätte man wahrscheinlich so, oder die Idee ist, etwas Ähnliches zu haben wie bei dem Schlag gegen den Hals, dass einfach das System, das Gehirn sagt, hey, System, fahr runter, der Blutdruck sinkt und man wird dann einfach kurz bewusstlos. Das Ganze ohne Berührung, also man darf nirgends hinschlagen, man darf den anderen, oder man will den anderen gar nicht berühren und es ist natürlich ideal, wenn ich jetzt schwächer bin, das gegen jemanden zu machen, der stärker ist, denn ich muss mich nicht mit seiner Kraft auseinandersetzen. Die Links, die ich euch in die Beschreibung gepackt habe und alles, was ich bis jetzt darüber gehört habe, war wirklich zur Selbstverteidigung. Also nicht irgendeine Partnerform wie eine Kampfkunst, mir ist das schon klar, wenn wir zwar uns absprechen und das in einer Karte miteinander machen oder in einer Demonstration, in einer Vorführung ist das etwas anderes, sondern wirklich, okay, jemand kommt, ein Aggressor kommt und will mich bedrohen und bedroht mich, will mich angreifen, das ist eine Selbstverteidigungssituation. Jetzt ist die Frage, funktioniert es? Und hier habe ich gleich am Anfang ein kleines Video und zwar nennt sich der Typ das Stun Gun. So he asked Tom to try it on someone other than his students, like us. God, you're scared. Relax, I'm not going to hurt you. He refused to try the touchless knockout on me, okay. Saying he thought I may get hurt. If you touch this... Instead, he used a light tap technique to affect my nervous system. Wait, you just hit me in the head. Und zwar fängt das Video so an, dass dieser, ich glaube, Fernsehsender vorher das Ganze misst bei seinen Schülern und dort gibt es wirklich einen Ausschlag beim EKG. Das heißt, er macht das und der andere hat tatsächlich, man sieht einfach an seinen Lebenswerten, dass es dort einen Ausschlag gibt. Das Problem bei der ganzen Sache ist, er spricht dann mit dieser Frau und sagt, hey, relax, relax, lass dich darauf ein und sie muss ruhiger bleiben und er schlägt dir dann tatsächlich gegen den Hals. Okay, dann sieht man auch deutlich den Effekt, aber das ist nicht Empty Force, das ist nicht das, was er vorher gezeigt hat, sondern es geht darum, er muss das eben aus der Ferne machen oder zumindest er berührt er sie leicht und sie soll umfallen. Sie lässt sich nicht darauf ein. Ja, wie gesagt, es ist Selbstverteidigung. Mein Gegner muss sich nicht darauf einlassen. Es ist nicht sein Job, wenn er der Aggressor ist und mich angreifen, umschlagen will, sich auf das ganze Ding einzulassen. Und die Ausrede, die dann kommt, ist, okay, es funktioniert nicht bei allen Menschen. Er sagt dann, glaube ich, bei 30% funktioniert es nur. Fragwürdige Sache. Wir haben hier einen zweiten Clip, und zwar sieht man den ganzen Clip, dass der Schüler immer Audio- oder visuellen Kontakt hat zum Lehrer, und da sitzt eine Gruppe rum, da geht es darum, okay, für 90 Euro könnt ihr morgen, glaube ich, einen Kurs machen, und er zeigt, wie das Ganze funktioniert, wie das Ganze eben ja klappt, zeigt es an einem Schüler, macht dann aber den Fehler, das eben auch bei jemandem zu zeigen, der dort im Publikum ist. Natürlich ist es Recht der Leute, wenn er sagt, es funktioniert, Selbstverteidigung muss es auch bei mir funktionieren als Zuschauer. Der Schüler hat eben immer einen visuellen Kontakt oder schaut über den Spiegel. Man merkt bei dem Video, das ihr gleich sehen wird, dass der Lehrer gar keine Grundlagen in Selbstverteidigung hat. Das Problem hier ist, dass irgendwann, okay, der Schüler locker auf ihn einschlägt, das ist noch nicht mal einschlagen, das ist keine Stresssituation, das ist nicht im Ansatz das, was auf einer Straße passieren kann. Aber hier zeigt der Lehrer schon ganz klar, dass er überhaupt keine Grundlagen zur Selbstverteidigung hat, denn jeder, der dort irgendwie geschult wäre, hätte sofort die Arme oben, würde sofort versuchen, den Typen zu kontrollieren, der ja nicht mit viel Kraft vorgeht oder zumindest irgendwie rauskommen. Ein Judoka würde den irgendwie backen, werfen, kontrollieren, egal was. Er tut gar nichts, er schützt sich gerade mal und stößt ihn weg oder haltet ihn zurück. Funktioniert nicht. Er sagt dann später, ja, okay, würde auch auf der Straße funktionieren. Er wird klar danach gefragt. Ein anderer Typ sagt, okay, ich kann nicht kämpfen, geht aber zu so einem Schlagsack, zu so einem Männchen, schlagt zehnmal dagegen, sagt, ich kann das, darf ich es ausprobieren? Und der Lehrer sagt dann, nee, lieber nicht, also will er nicht ausprobieren, was das Ganze natürlich sehr fragwürdig dastehen lässt, und dann sagt er noch, aber ihr könnt morgen einen Kurs machen, das bei mir lernen für 90 Euro. Wir haben noch so einen Experten dieser Empty Force Methode, er hat das Ganze eben auch überprüfen lassen, dann von einem Psychologen, glaube ich, der dort ist, und ich habe mir Unterrichtsvideo von ihm angesehen, und er sagt ganz klar, okay, man kann damit in einer Selbstverteidigungssituation kämpfen, er berührt dich dort und da, du fallst um, oder er macht das Ganze wirklich aus der Ferne. Und wenn es nicht funktioniert, dann sehen wir diesen Clip. This ought to be interesting. In fact, when we did the test on Luigi, who was not ready to believe these things, or maybe was just staying there, seeing what would happen. He It didn't work. Dillman thinks he knows what went wrong and has come up with a very interesting explanation. The skeptic was a totally non-believer. Non-believer. Plus, I don't know if I should say that on film, but if the guy had his tongue in the wrong position of the mouth, that can also nullify it. Yeah, you can nullify it. You can nullify a lot of things done to you. In fact, you can nullify them if you raise those two big toes. Plus, if I say I'm going to knock you out, and you raise one toe and push one toe down, can't knock you out. And then if I go to try again, you reverse it. If you keep doing this, I won't knock you out. Plus, the skeptic was a totally non-believer. Non-believer. Plus, and I moved the line. Plus. Also man kann diese MT4s wirklich durch alles verhindern, wahrscheinlich auch nur durch normales Ein- und Ausatmen. Das darf natürlich der Gegner nicht machen. Offensichtlich hat man keinen Erfolg bei Unwissenden, denn er sagt immer den Leuten vorher, dass er sie gleich umwerfen wird. Und ja, der Psychologe ist leider ein Non-Believer. So ein Sack. Wie kann er es wagen? That is the problem, liebe Leute, denn jeder Gegner ist ein Non-Believer. Ich kann bei einer Stresssituation nicht zuerst mit dem sprechen und den davon überzeugen, dass er jetzt gleich umfallen muss. Ich kann es auch nicht abchecken, ob der dafür irgendwie affin ist oder nicht, oder ob der zu den 30% von dem anderen Typen gehört, die dann umfallen. Und der einzige Job, den mein Gegner hat, ist, das Ganze nicht zu glauben und mich zu schlagen. Also er wäre ja dämlich, wenn er das Ganze glauben würde. Er widerspricht sich da, also das ganze System widerspricht sich in dem Moment, also wenn es Selbstverteidigung sein muss oder sein sollte, dann muss das irgendwie anders funktionieren. In einem Video zeigt noch dieser Non-Believer-Lehrer, wie er noch jemanden ausnockt, und zwar nimmt er sich da zwei Schüler, Mann und eine Frau, die zwei Punkte am Kinn halten. Er erklärt das mit Yin und Yang. Und er schlägt auf den mittleren Punkt und beim ersten Mal drückt sie noch nicht stark genug, beim zweiten Mal dann doch, und dann geht der Typ K.O. Ja, schön, wenn ich dir mit dem Samurai-Schwert den Kopf abschlage, bist du auch irgendwann tot. Aber wann soll das irgendwie funktionieren, außer eben in einer Vorführungssituation, um Leute irgendwie seltsam zu beeinflussen. Das Ganze wirkt auch noch sehr stark so, dass es gegen Untrainierte funktioniert. Also sie sagen dann, wo wir das mit den Teammark-Punkten ausgetestet haben, ja, okay, sei der Kampfaffine, sei der trainiert. Gegner ist immer stärker, zumindest zu 99%, wenn es ständig von schwächeren Leuten, die weniger können, die kleiner sind und schmächtiger sind, angegriffen werdet, dann solltet ihr euch gewisse Fragen über euer Leben oder über euer Karma oder über eure Ausstrahlung oder euren Charakter stellen. Ansonsten wird es wohl meistens so sein, dass der Gegner stärker und größer und wahrscheinlich auch aggressiver ist als ich. Und wenn es dort nicht funktioniert, ist es keine Selbstverteidigung. Und ich kann auf der Straße nicht großartig nachfragen, in welche Kategorie jetzt mein Gegner gehört und ob er auch wirklich das Ganze glaubt. Erklärungsversuche, sie machen dann immer irgendwelche Dinge, damit die Leute eben sehr überrascht sind. Also irgendwelche Zaubertrick-Effekte, damit die Leute sagen, wow, funktioniert doch. Und der Human Stun Gun hat ein Video, wo ein Kind von dem Moderator hochgenommen werden soll. Also man kann sich das vorstellen wie ein Hüftwurf, wie ein Seonage in Judo. Alles, was das Kind macht, es drückt gegen den Rücken, und natürlich kann er das Kind dann nicht mehr hochnehmen. Solange ein Hohlkreuz ist, kannst du die vordere Muskulatur, solange die überdehnt ist, nicht wirklich ansteuern. Er kann aber einfach mit seiner Hüfte nach hinten drücken und der Finger ist weg. Das macht er natürlich nicht, da steht ein Kind, aber es ist schon einfach ein sehr einfacher Betrug, wie ich jemanden suggerieren kann, er kann mich jetzt nicht werfen, indem ich dort einen Finger hinhalte, denn das Ganze funktioniert nur, solange er das nicht will, denn wenn er wirklich einfach dann durchzieht, dann macht das Kind ein Salto. Das Gleiche geht auch eben viel, wenn ich Leute Dinge einfach sage. Wir haben sehr viele kleine Muskeln, vielleicht kennt ihr das, wenn ihr ein Lot nach unten haltet, das war früher so diese Wahrsagerei und was auch immer, und ihr habt einen Strich drunter, geht das Lot so hin und her, und wenn ihr einen Kreis drunter legt, geht das Lot rund. Das könnt ihr auch machen, indem ihr einfach an einen Strich denkt oder an einen Kreis denkt, und das Ding wird sich irgendwann so drehen, gegen den Uhrzeigersinn, wie ihr das wollt. Warum? Weil ihr ganz viele kleine Muskeln habt, die ihr damit ansteuert, indem ihr euch das vorstellt. Man könnte lernen, die mehr direkt anzusteuern. Das gleiche geht, indem man zum Beispiel jemandem Gemüse in die Hand drückt und sagt, wow, wir schauen jetzt mal, streckt die Hand aus, wir schauen, ob das ein gutes Gemüse ist, drückt nach unten, sagt, ja, das ist tolles Gemüse, ah, das ist ein schlechtes Gemüse, das hat irgendwelche Stoffe, ich fühle das, schau, nimm das in die Hand, schau, deine Hand geht leichter nach unten. Wenn ich das ihm vorher suggeriere, wird er die Muskeln so ansteuern, wenn er jetzt nicht dagegen arbeiten will, dass die Hand einfach leichter nach unten geht. Also das sind alles Tricks, mit denen man Leuten extrem leicht blenden kann, und viele glauben, dass dann, dass da sehr viel Macht dahinter steckt. Das gleiche macht ein Tai-Chi-Lehrer, und zwar wird der in einer Wärmebildkamera aufgenommen und er streckt die Arme vor und konzentriert sich nun, dass das Chi in seine Arme geht, und tatsächlich sieht man auf der Wärmebildkamera, dass die Hände ständig wärmer werden. Jeder von uns, der sich hinstellt und 5 Minuten lang die Arme so anspannt und die Muskeln ständig anspannt, wird im Körper Folgendes erzeugen: Es wird dort Blut hinkommen und es wird dort einfach wärmer werden. Das ist kein Qi, das ist einfach nur Physik und Anatomie. Und mein Lieblingsbeispiel ist ein Bewerbungsgespräch, damit wollen sie auch diese Empty Force, also wie man Menschen nicht durch die Ferne beeinflussen kann oder durch andere beeinflussen kann, zeigen. Und zwar läuft das Ganze so, dass 3 Leute da sitzen, die sind eingeweiht, und jedes Mal, wenn eine Glocke, also man hat eine lange Reihe von Sesseln nebeneinander, dann kommt der 4. rein, jedes Mal, wenn eine Glocke läutet, stehen die auf, wenn es wieder läutet, setzen sie sich wieder hin, wenn sie wieder läutet, stehen die auf. Der 4. kommt rein, die machen das, und er macht es irgendwann mit, der 5. kommt rein, er macht es irgendwann mit, und schon langsam werden die Personen, die es wissen, rausgenommen. Wenn jemand nicht mitmacht, wird er sofort wieder weggenommen. Das ist ja ein psychologisches Phänomen, sagen wir mal, sagt aber nichts über diese Empty Force aus, dass ich wirklich über Distanz jemanden bewusstlos machen kann, denn das ist eher eine Art von Gruppenzwang, und man muss sich da vorstellen, zum einen werden alle aussortiert, die es nicht machen, also jede Ablenkung wird weggenommen, das habe ich in der Selbstverteidigungssituation nicht, zum anderen sind die Leute in einem Bewerbungsgespräch, das ist Tagesverfassung, ob sie da mitmachen oder nicht, und dann ist es auch noch der Punkt, wie dringend brauchen sie den Job. Wenn ich keinen Job habe und wirklich um mein Leben bange und vielleicht knapp davor bin, meine Wohnung zu verlieren, dann stehe ich auch auf und setze mich hin und mache alles, damit ich irgendwie da in diese Gruppe gehöre. Ich würde mir vielleicht eher denken, ich mache es nicht, dass ich als Einziger besonders bin. Aber das kann man dann nicht eins zu eins übernehmen, denn das sagt etwas ganz anderes aus, wenn Leute in so einer Situation sich so sich so benehmen, und es sagt nicht aus, dass ich so machen kann und du wirst bewusstlos. Richtige Erklärungen: Menschen, jedes Objekt strahlt Energie aus, sei es Wärmeenergie, sei es andere Energie. Wir kennen das, jemand steht hinter uns und wir drehen uns plötzlich um und wissen, dass der da ist. Jetzt ist die Frage, hat man das durch Reflexionen gesehen, hat man irgendeinen Hinweis vorher bekommen im peripheren Blickfeld oder jemand anders, der den kennt und konnte darauf schließen, oft funktioniert das Gehirn so, haben wir den Geruch wahrgenommen oder irgendeine Bewegung, irgendeinen Schatten, das kann alles sein. Es kann aber auch so sein, dass ich tatsächlich einfach, und das wird auch so sein, dass ich alle Energie, die die Gegenstände abgeben, die auch irgendwo messbar ist, dass ich die auch irgendwie aufnehme, wie viel Informationen ich daraus bekomme, ist eben fragwürdig. Jemanden damit umzuhauen ist ziemlich sicher unmöglich. Also, wie kann das jetzt sein, dass jemand wirklich einen messbaren EKG-Ausschlag hat? Ganz einfach, das könnte ich bei jedem von euch wahrscheinlich auch schaffen, und zwar indem ich euch erzähle, einfach nur Worte sage, dass ein von euch geliebter Mensch stirbt oder gestorben ist. Und jeder hätte sofort eine körperliche Reaktion, einen EKG-Ausschlag, und es wird ihm wahrscheinlich übel oder was auch immer. Also Körper und Geist bilden eine Einheit. Wir nennen das Ganze Pavlovscher Hund, der einfach immer mit einer Glocke geläutet hat, dann ist der Hund gekommen und er hat ihm was zu fressen gegeben, und dann hat er mit der Glocke geläutet und dem Hund nichts zu fressen gegeben, und trotzdem hat der Hund Speichel produziert, weil er eben darauf gewartet hat, dass es Essen gibt. Also man kann Menschen durchaus konditionieren und genau So funktioniert es auch bei einem EKG-Ausschlag. Also wie kann ich mir jetzt so ein Training vorstellen? Ganz einfach, wenn es nicht funktioniert, ist es erstes einmal der Schüler schuld. Und dazu sehen wir uns einen meiner Videoclips von Jim Carrey an. It's okay, come on! I'm fine. I shifted my internal organs to avoid the knife. However, like a lot of beginning students, you attacked me wrong. You attacked me wrong. Natürlich darf man als Lehrer Angriffe vorgeben, um die ganzen Gegenangriffe abwehren und was auch immer zeigen zu können. Aber prinzipiell sollte es schon so sein, egal wie der Schüler angreift. Ich soll damit umgehen können. Natürlich passiert das beim Unterrichten hin und wieder, da man nicht immer die hundertprozentige Aufmerksamkeit hat, wenn der Schüler etwas anderes macht, dass man dann nicht so brilliert, aber prinzipiell sollte man auf alles gefasst sein. Allerdings muss dann das System und die Technik, die ich anwende, auch so sein, dass sie immer funktioniert oder dass ich mich immer für eine alternative Technik entscheiden kann und nicht sagen, ah, es ist die Schuld beim Schüler. Und in dem Fall wird es wohl so sein. Wenn der Schüler nicht umfällt, dann ist es wohl non-belief und dann ist es wohl ziemlich sicher die Schuld des Schülers. Und ich habe natürlich einen Gruppenzwang. Wenn ich die Leute wirklich vor diese Gruppe stelle und eine Bewegung mache, alle fallen um, dann will ich vielleicht nicht der Einzige sein, der nicht umfällt. Und dann fällt man eben die ersten paar Mal hin, ohne dass irgendwas Großartiges passiert oder ohne dass man wirklich was spürt. Und mit der Zeit konditioniert mich der Lehrer darauf. Ich übe dann ständig mit anderen Schülern, die irgendeine Bewegung machen. Ich falle um, ich mache die Bewegung, sie fallen um. Ich schleife mir das immer weiter ein und irgendwann glaube ich das und irgendwann werde ich einfach vom Gehirn her Informationen bekommen, wenn das jemand macht. Und dann werde ich auch irgendwann einen EKG-Ausschlag haben. Wie kann ich das Ganze unterstützen? Mit Hypnose. Wie funktioniert Hypnose? Ja, ganz einfach, es ist eine Überforderung des Systems und zwar funktioniert das so, dass ich jemanden zum Beispiel audiomäßig, visuell und auch mit Berührung irgendeinen Input gebe. Zum Beispiel, wenn man schaut auf einen gewissen Punkt, wo man schon die Augen wirklich sehr fokussiert, wo vielleicht schon alles zu verschwimmen anfängt. Ich rede mit dem, ich bringe ihn in eine ruhige Situation und dann versuche ich den noch irgendwie schnell zu berühren, vielleicht noch über die Augen zu fahren, dass er einen visuellen Eindruck hat, dass er einen körperlichen Eindruck hat und dann wird das System überlastet. Ähnlich wie wenn ich gegen den Hals schlage und dann so viel Blut drinnen im Kopf ist, dann sagt das System, okay, überlastet, wir fahren runter und das ähnlich funktioniert bei der Hypnose. Dafür muss sich der andere auch einlassen. Aber ich kann das Ganze zum Unterstützen nehmen, um Leute zu konditionieren, damit sie auf diesen auf diese Empty Force, auf diesen Non-Touch-Umfallen auch wirklich reagieren und auch wirklich ansprechen. Es gab einen Überfall, der dann in der Zeitung war, wo jemand zu einem Kassier geht, den hypnotisiert und der gibt ihm dann das Geld. Im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass der Kassierer schon vorher regelmäßig hypnotisiert wurde und das ist ein Riesenunterschied, denn einfach zu irgendjemand hinzugehen und ihn so zu hypnotisieren funktioniert nicht und auch eine Speed-Hypnose funktioniert nicht. Eine Speed-Hypnose funktioniert schon und zwar schaue ich, dass er relativ schnell in diese Situation kommt, aber trotzdem muss er sich darauf einlassen. Wenn man schon in diesem Hypnose-Ding drinnen ist und leichter dafür irgendwie zugänglich ist, dann gibt es solche Möglichkeiten wie zum Rechnen anzufangen und dann das Gehirn wieder, also das Gehirn abzulenken und zu fokussieren, damit es nicht überfordert ist. Aber das Ganze passiert erst, wenn man sich auf das Ganze eingelassen hat und ich kann nicht davon ausgehen, dass das mein Gegner zum einen hat und dass er überhaupt weiß, was ich da tue. Denn er muss schon wissen, dass er bei einer gewissen Bewegung umfallen soll, damit das System so ausgelöst wird. Denn es ist keine beweisbare Kraft, die ich darüber schieße und wäre es so, dann, dass ich wirklich irgendeine G-Kraft drüber schieße, dann müsste der andere ja auch nicht wirklich daran glauben. Das Problem ist immer im eigenen Kreis zu üben, nee, einfach mal bei anderen ausprobieren, die nichts davon wissen, weil genau dort muss es eigentlich funktionieren. Und hier noch ein sehr wichtiger Punkt, bei der Selbstverteidigung solche Sachen, solche Punkte, die dann wirklich angreifbar sind, wie zum Beispiel der Hals, werden geschützt. Also das macht man schon instinktiv, dass man die Schultern hochnimmt, ja, und auch die Genitalien irgendwo ein Bein vornimmt und eben alles, was hier sehr verletzlich ist am Körper, durch muskuläre Bewegungen schützt, durch die Arme schützt. Und damit sind so Dinge wie ich schlage dir kurz gegen den Hals auch nicht mehr so wirklich einsatzbereit oder so wirklich realistisch in einer Vorkampfstellung vielleicht noch, aber sobald der andere eben wirklich im Kampf drinnen ist, ist es sehr schwer, auch die einfachsten Punkte zu erreichen. Wie gesagt, Low Kick bietet sich wirklich sehr gut an, aber viele andere Schwachstellen können wir relativ gut schützen. Das Ganze mit der Energie ist eine sehr fragwürdige Sache. Ich habe noch nie gesehen, dass es funktioniert hat. Es war immer irgendein Team, wo man sagt, okay, die gehören zusammen. Und nie, dass es jemand, der eben wirklich das angezweifelt hat, dass das Ganze dort funktioniert. Was ist jetzt das grundlegende Problem mit der ganzen Sache? Und zwar gibt es ein richtig grundlegendes Problem oder grundlegende Probleme. Es gibt sogar viele Männer, die auf Ziegen starren. Also da habe ich nicht gesehen, aber die Grundidee ist, glaube ich, jene. Und das war auch tatsächlich so, dass das amerikanische Militär wirklich versucht hat herauszufinden, funktioniert das? Also kann ich das in einem Kampfeinsatz Einsatz wirklich verwenden? Und sie haben das nicht geschafft. Sie haben anscheinend probiert, Ziegen zum Umfallen zu bringen. Was hier passiert, ist einfach, wenn ich das Leuten suggeriere, dass ich meine Schüler in eine ganz falsche Sicherheit wiege. Das ist auch so, wie wenn Leute sagen, ihr könnt jetzt plötzlich ein Messer abwehren. Kannst du nicht. Du kannst nur Möglichkeiten erlernen, wenn du gar nicht mehr anders draus kannst, irgendwie ein Messer, irgendwas noch zu machen, aber die Chance, dass du dich verletzt, dass du vielleicht tot bist, ist so hoch, dass man eigentlich nie sagen darf, jetzt kannst du ein Messer abwenden. Du hast vielleicht ein paar Möglichkeiten, das Ding zu überleben, aber das war schon und du solltest das nie fokussieren. Hier bin ich dann in einer Situation, wo der Schüler vielleicht, oder ist der Schüler in einer Situation, wo sagt, okay, da kommt jemand, der Stress, jetzt würde ich weggehen, aber nein, ich kann da bleiben und ich kann dagegen reden, weil Entschuldigung, weil ich fühle mich sicher, denn ich brauche ihn so machen und der andere fällt um und dann passiert das nicht und er kriegt einen Schlag ins Gesicht. Das ist eine trügerische Sicherheit und das ist eine Riesenverantwortung, die Leute, die anderen Leuten Selbstverteidigung lernen, auch haben, dass sie wirklich dafür einstehen müssen, dass die Sachen funktionieren. Wenn es der Schüler nicht umsetzt, okay, der Letzte ist immer der, der dort kämpft. Das ist schon klar, dein Lehrer kann nicht mit dir kämpfen, aber wenn er dir Schrott zeigt oder dich in irgendeine Sicherheit wiegt, die einfach nicht existent ist, dann ist es wirklich seine Verantwortung und dann ist es auch sein Fehler und das gehört meiner Meinung nach auch irgendwo geahndet, weil gerade bei einer Schlägerei können sehr starke Verletzungen, permanente Verletzungen rauskommen und sogar der Tod. Der Spaß an der ganzen Sache ist aber folgender. Ja, jeder Gegner, der nicht weiß, was du tust, dem ist es relativ egal, dass du diese MT4s anwendest. Aber jeder Schüler, der das lernt, macht sich dafür zugänglich und fällt schneller um. Also diese trügerische Sicherheit, die mir in diesem Kampf, in dieser Kampfkunst gelernt wird, hat sogar noch einen negativen Aspekt, dass ich affiner zum Verlieren bin. Und das ist eine richtige Frechheit. Also ich schicke dann meine Leute raus, die dann ziemlich sicher auf die Schnauze kriegen und glauben, sie sind jetzt kampfsicher und dann sogar noch mehr das Risiko eingehen, jetzt plötzlich umzufallen, wenn irgendjemand ihr System schockt. Das ist eine Sauerei. Würde ich mir mal genau anschauen, bevor ich dort wirklich Geld investiere, weil solche Kurse sind auch nicht sehr billig und ob das wirklich Sinn macht, wenn es Kampfkunst ist, wenn man das als Meditationsübung sieht oder was auch immer, ist das ganz etwas anderes, dann ist das auch okay. Wenn man es wirklich zur Selbstverteidigung verwendet, sollte man das sehr kritisch betrachten. Mich würde interessieren, was eure Erfahrungen davon sind, was ihr davon haltet. Und ja, es wird sicher Leute geben, die das Ganze verteidigen werden. Bitte bringt mir gute Argumente, ich bin gerne bereit, das Ganze nochmal zu überdenken. Ich habe nichts gefunden, wo ich sehen würde, dass das Ganze funktioniert und ich sehe es als sehr problematisch in der heutigen Zeit an, wo es doch oft zu Gewaltübergriffen kommt, gerade auch bei Frauen sollte man sich auf jeden Fall nicht in trügerische Sicherheiten bringen und auch nicht gegen das Ganze noch offener angreifbar machen lassen. Ansonsten Segel immer straff halten, liebe Sturm trotzend auf zum Horizont.